So, auf zur zweiten Runde, nämlich zur Schnellraterunde, wie wir das nennen, wie wir das hier intern nennen. Ich sage noch mal ganz kurz die Regeln. Jeder kann ans Saalmikrofon, wir können auch Fragen stellen. Fragen, die eine lange Einleitung, eine lange Erklärung brauchen, sind keine guten Fragen, weil sie keiner versteht. Antworten, die eine lange Zeit und lange und viel Sätze benötigen, sind keine guten Antworten, weil sie keiner versteht. Siehe Parteiprogrammlänge. Ansonsten, je schneller, je besser, je kürzer, je besser, je knackiger, je besser und ebenso bei den Antworten. Und da sehe ich schon SOS im Frageraum, sein Mikrofon ist wieder aus, SOS hat es vorgezogen, dann doch lieber keine Frage zu stellen. So, Feuer frei, bitte sehr. Gibt's Ich Leute, hätte noch die eine fragen wollen? Rückfrage. Wird das Ja. adressiert oder ist das offen für alle? Nein, das sollte adressiert werden und bitte nicht mehr als einen Adressaten. Also so Fragen, ja, was denkt ihr von XY und bitte alle, erst A, dann B, dann C. Da kommt in der Regel nichts mehr raus, außer ich sage das, was mein Vorredner gesagt hat. Deswegen, es gibt Interessen, es gibt Fragen, die bestimmt auf einen zugeschnitten sind und an denen soll es auch gehen. So, Hermi fängt an. Bitte sehr, Hermi. Danke. Und nur mal ganz kurz zum Verständnis. Ich darf jetzt keine Fragen an alle stellen, sondern muss mir einen raussuchen. Bitte sehr. Okay, Isabellchen, angenommen, du wirst gewählt, was ist das Allererste, was du dann tust? Also außer nach dem Freuen und so oder was auch immer. Also ich werde als erstes eine Gruppe zusammenstellen mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und dort möchte ich ein Projekt voranbringen, eben um die digitale Demokratie wieder in die Piratenpartei zurückzubringen. Astrid, Lothar, der noch Schatzmeister und auch wieder kandidierende Schatzmeister, hat, glaube ich, beim Bufo-Resümee gesagt, einer der Erfolge oder der größte Erfolg ist, wir haben die schwierigste Zeit überstanden. Ist das so? Ja. Was soll jetzt kommen? An wen? Auch an Astrid. Habe ich doch schon gesagt. Danke. Hermi. Hallo Astrid, was ist dein Plan dafür, dass in Zukunft Aktualisierung im Programm und Wahlprogramm nicht wieder ein halbes Jahr lang dauert? Die laufende Arbeit, also die tatsächlich ständige Arbeit am Programm. Ja, ansonsten müssen wir uns dann halt auch tatsächlich auf die Bundesparteitage verlassen. Volker. Frage an Superconductor. Ich kandidiere nicht. Nee, aber eine wichtige Frage. Glaubst du, dass wir Übersicht über die Finanzen haben, dass die Schatzmeister Ich Übersicht über die kandidiere Finanzen nicht. haben? Ich kandidiere nicht. Okay. Tut hier nichts zur Sache. Dann nehme ich mal Isabellchen. Also ich kann es nicht sagen. Ich bin nicht im Bundesvorstand. Ich habe keinen Haushaltsplan gesehen, aber wir brauchen einen Haushaltsplan und eine durchsichtige, transparente Konsolidierung des Haushaltes. Nachfrage, wir haben doch finanzen.piratenpartei.de, noch transparenter kann es ja fast nicht werden. Reicht das nicht? Ist da ein Haushaltsplan drin? Hast du denn mal Lothar darauf angefragt, ob er dir da hilft bei deiner Frage? Leute, ihr verzettelt euch gerade. Frage ist gestellt worden, Frage ist beantwortet worden. Danke. Ich hätte eine Frage an den Sebastian. Sebastian, die Astrid hat geschrieben, einer ihrer Gründe, warum sie leichtfertig verzichten konnte auf die Kandidatur im letzten Jahr, war, ich bin halt nicht eitel genug. Ist Eitelkeit eine Triebfeder für so eine Kandidatur? Die Frage ist so herrlich generell, in manchen Fällen ja, in anderen Fällen nein. Aber möchtest du konkreter nachfragen oder? Wie würdest du das bei der Piratenpartei bewerten und sehen? Das also würde mich überraschen. Das mag eine gänzliche Unkenntnis sein der Rolle und Aufgaben, wenn man sich aus Eitelkeit dafür bewirbt, denke ich. In der Regel hat das vielleicht auch was mit so irgendwo zwischen Masochismus und Idealismus. Hermi wartet. Ja, nochmal Rückfrage an Astrid, weil ich mich wohl missverständlich ausgedrückt habe. Ich meinte mit Programmaktualisierung tatsächlich die Aktualisierung des Programms im Wiki, um es zu updaten bezüglich der Parteitagsbeschlüsse. Das dauert ja bis zu 6 Monaten. Wie möchtest du das im Griff kriegen? Das ist eine besonders gute Frage. Das weiß ich noch nicht. Ich brauche halt Wikigärtner und dann schauen wir mal, ob ich da nicht zum Beispiel Vaku überreden kann. Bastian. Ja, danke. Schönen guten Abend erstmal. Ich habe eine Frage an Carsten Sauersch. Außer Allgemeinplätzen, gibt es einen Plan, wie man so eine Wahlniederlage irgendwie rechtfertigen kann? Und gibt es einen Plan für die Zukunft? Ich habe heute nichts gehört. Das ist ja schlecht. Lässt sich natürlich auch jetzt kaum in zwei Worte fassen, aber ich versuche es mal. Natürlich gibt es einen Plan. Ich habe das ja am Rande schon versucht, mal klarzumachen. Wir müssen herausarbeiten, für welche Richtung wir uns entscheiden wollen. Und ich persönlich habe gesagt, Digitalisierung, Gesundheitswesen, Bildung wären für mich drei Themen, die dabei ganz besonders bespielt werden sollten. Hermi, weitere Frage? Ja, an Sebastian. Wie ist dein Vorschlag, wie lösen wir das Problem, dass neue Mitglieder sich in der Partei besser zurechtfinden? Vor allem, was die Ansprechpartner für politische Themen, AGs, Mitarbeiter, Mitarbeitungen und etc. betrifft. Nun gut, typischerweise werden die der kleinsten oder niedrigsten Gliederung zugeordnet. Würde ich zusehen, dass entsprechend die unteren Gliederungen am besten befähigt sind und Material dafür an der Hand haben. Wobei natürlich gerne von denen, also sie werden mit Sicherheit bei GenSec oder im Vorstand insgesamt auf offene Ohren treffen, wenn von der Bundesseite aus da Unterstützung geliefert werden kann. Also die Informationen, an wen man sich wendet, sollte natürlich auch jeder KV haben. Wenn das nicht so ist, dann sollten die eben genauso nachfragen. Der Matthias Z. am Mikrofon. An den Carsten. Wer ist zuständig für die Europawahl? Diese Partei. Wir haben ein Programm zu überarbeiten und das kann nicht der Bundesvorstand machen. Das heißt, es braucht da die Basis für und das können wir nur gemeinsam tun. Nochmal der Bastian, bitte. Ja, eine Frage an den Sivoldino. Du bist meiner Ansicht nach der Einzige, der heute mal ein bisschen Intellektuelles was rübergebracht hat. Warum kandidierst du nicht als erster Vorsitzender? Ich möchte jetzt mit der Antwort auf die Frage nicht unbedingt die vollständige Zustimmung zur Frage und den Annahmen da ausdrücken. Weil mir die Erfahrung im Bundesvorstand fehlt und weil ich auch denke, dass ich in der zweiten Reihe besser aufgehoben und als Wingman da besser supporten kann. Du könntest dir also in Zukunft durchaus auch einen 1V vorstellen. Das wird immer von der jeweiligen Lebenssituation sowohl von mir als auch der Partei abhängen. Der Volker war vor der Hermi. Carsten, wir haben 11.000 Mitglieder bundesweit. Davon haben 6.000 ihren Beitrag nicht bezahlt. Wie würdest du als erster Vorsitzender dort in der Sache handeln? Da gibt es ein klares Vorgehen, das ist auch im Wiki beschrieben. Das heißt, wer seine Zahlung nicht leistet, verliert natürlich das Stimmrecht und es gibt die Möglichkeit der Streichung. Vielen Dank, Carsten. Hermi. Jo, Carsten, benötigt die Piratenpartei ein Delegiertensystem? Nein. Einfach nein oder nein, weil? Einfach nein. Carsten, der Bufo, verwaltend oder politisch? Ich kann nicht Vorstand einer Partei sein und dabei nicht politisch. Das heißt, jeder Vorstand in unseren Gremien wird auch immer politisch sein. Es ist nicht trennbar. Wenn ich immer von einem nur verwaltenden Vorstand spreche, dann bringt das nicht die ganze Wahrheit aufs Tableau. Also auch politisch natürlich. Bei der Frage sind gleich zwei Leute quasi zeitgleich nach vorne gerast. Ich glaube, Bastian war eine Zehntelsekunde vorher. Nein, Hermi. Ah, der Gentleman alter Schule. Hermi, bitte. Oh, vielen Dank. Jetzt habe ich glatt die Frage vergessen. Verdammt. Bist du rot geworden und hast die Frage vergessen. Also gut, Bastian, und vielleicht fällt dir Hermi gleich wieder ein. Ja, Nachfrage an Sivoldino. Stell dir das völlig unwahrscheinliche Szenario auf diesem Bundesparteitag. Da kommt vor, dass du aufgefordert wirst, als erst 1V zu kandidieren. Würdest du es ablehnen? Schon wieder mal auf dem Bundesparteitag, oder wie? Ja. Auf dem kommenden Bundesparteitag. Also man würde dir antragen, auf dem Bundesparteitag, insbesondere nach der Aussprache, kandidiere bitte als 1V. Würdest du das ablehnen wollen? Ja, weil also zum einen hätte ich, wenn das mein Interesse wäre, das auch bereits im Wiki so eingetragen. Darüber hinaus eben, weil ich denke, dass der Partei nicht alles gut tut und das wäre ich als 1V mit Sicherheit auch so. Dessen unbenommen ist natürlich, dass sollte also die Rolle des 2V im Falle einer gänzlichen Unpässlichkeit des 1V einzuspringen, dazu sehe ich mich selbstverständlich dann schon in der Lage, ja. Wenn es dann hart auf hart kommt, zumal das mir, aber auch entsprechende Erfahrungen dann noch ermöglicht bis dahin, aber ich würde nicht als erster Vorsitzender auch auf Dringlichstes bitten kandidieren. Hermi. Ja, es ist mir wieder eingefallen. Astrid, was hältst du davon, wenn Themenbeauftragte bzw. AGs in Zukunft unter bestimmten Voraussetzungen oder Auflagen eine Budgetverantwortung erhalten, über das sie frei verfügen können bzw. wofür sie auch selbstständig Spenden einwerben können? Das kommt sehr auf die äußeren Umstände an und auf die Rahmenbedingungen. Grundsätzlich hätte ich nichts dagegen, aber sehr grundsätzlich. Und der Matthias. Isabelchen, wie können die Mitglieder wieder eingebunden werden? Die Demokratie in Bewegung, die macht das zum Beispiel gerade, indem sie das macht, was die Piratenpartei früher mal gemacht hat. So, dort möchte ich auch wieder hin zurück. Also wir brauchen eine Plattform, die wir selbst entwickeln. Das, was eben von den Unternehmen nicht gemacht wird, da müssen wir vorangehen und selbst das schaffen, was nicht da ist und was fehlt. Und dort kriegen wir die Leute dann auch wieder dazu, und zusammenzuarbeiten und mitzuarbeiten. Carsten, Isabelchen hat es gerade angesprochen. Best Practice, gucken, was die anderen machen, gucken, was die anderen gut oder besser machen. Eine Möglichkeit für die Piraten? Natürlich. Der Blick über den Tellerrand hat noch niemals geschadet. Von daher, klar, warum denn nicht? Bei wem sollten wir gucken? Das ist der Situation geschuldet. Es kommt darauf an, um welches Thema es sich handelt. Ich denke nicht, dass wir bei Flüchtlingspolitik bei der CSU nachschauen sollten. Und auch die FDP ist natürlich ein schwieriger Punkt, wo man abkupfern sollte, wenn man sich schaut, wie sich die FDP jetzt im Landtag NRW verhält und eigentlich schon wieder alles verrät, was sie immer versprochen hat. Du bist politischer Vorstand, hattest du gerade eben selber gesagt. Dann müsste dir normalerweise aus dem Handgelenk sofort was einfallen, was wir uns bei einer anderen Partei deiner Wahl prima abgucken könnten. Ich will mich da gar nicht auf eine Partei festlegen, aber was wir uns abgucken sollten, sind die Strukturen, damit wir unsere politischen Themen weiter nach vorne bringen können. Okay, Doc, Wigbold. Ja, ich möchte meine Frage nicht an einen bestimmten stellen, sondern ich möchte die Frage stellen, dass einer sich diese Frage schnappt und beantwortet. Meine Frage lautet dahin, also sie mischt ein bisschen Bildung, Digitalisierung die Frage, und bitte. Gesundheitspolitik. Das ist eine Einleitung. Es geht darum, gibt es einen generellen Fehler bei Digitalisierung? Ja, und welcher wäre das? Also kann jemand was mit dieser Frage anfangen? Also der Vorgang der Digitalisierung, birgt der einen generellen Fehler? Wer hat er nicht, wer möchte gerne? Das liegt an der Durchführung. Also Digitalisierung ist ein viel zu breites Feld, als dass man irgendwie oberflächlich von der Digitalisierung sprechen könnte. Unter Digitalisierung gibt es Big Data, hier die autonomen, die künstliche Intelligenz, Machine Learning, was da hinzukommt, und eben auch der Mangel an Datenschutz. Und da wären wir eigentlich die Partei gewesen, die da hätte gegenhalten müssen. Das ist bisher nicht passiert. Also da liegt der grundlegende Fehler, weil momentan liegt die ganze Digitalisierung in der Hand von Unternehmen und die machen, was sie wollen. Und so wird das nicht funktionieren. Das Ganze wird explodieren. Oder wir haben irgendwann ein Dark Web und ein Bright Web oder irgendwas, und dann auf der einen Seite ist das, also es ist eine Dystopie, auf der einen Seite die Unternehmen, auf der anderen Seite dann die autonomen Alternativen irgendwie. Also das kann es irgendwie nicht sein. Vielen Dank, Isabel. Vielen Dank, Wigbold. UKW war, glaube ich, der Nächste. Ja, UKW möchte eine böse Frage stellen. Es geht hierbei auch ein bisschen um Medienkompetenz. Meine Frage euch, an wen möglichst bitte kurz genau? zu beantworten, an jeden der Kandidaten. Die Frage, das wäre wie erklärt mir ein ihr, wenig zu viel Zeit. Bitte sucht ihr einen geeigneten Kandidaten aus. Ansonsten würde das alles zu lang dauern und zu weit finden. Ich hatte es vorher mehrfach erklärt. Dann gehe ich zurück. Bastian, bitte. Frage an Carsten Sawasch. Welches sind denn unsere Positionen in der Flüchtlingsfrage? Ich denke, die lässt sich hier einfach machen. Wir stehen für keine Obergrenze und wir stehen dafür, dass wir allen Menschen, die sich in einer derart Notlage befinden, ein offenes Haus haben. Frage an Astrid. Die finanzielle Situation ist auch mehrmals zur Sprache gekommen. Einen Tod musst du sterben. Presseabteilung oder lieber das Geld für einen vernünftigen BO aufwenden? Wenn ich wählen muss, Dann nehme ich die Presseabteilung und warte auf den BO noch ein bisschen länger. Carsten, wie lange müssen wir denn auf den BO warten? Tja, die 100 Tage, das hatten wir schon alles, nicht? Ich habe heute gesehen, es hat sich ein weiterer Kandidat eingetragen im Bereich stellvertretender Gensec. Jemand, der massiv an der Entwicklung des BIOS beteiligt ist. Und das lässt bei mir hoffen, dass wir da den aktiven Teil wieder verstärken können und auch entsprechend die Fortschritte machen werden. Aber zeitlicher Ansatz mag ich nicht liefern. Wir hatten das ja in der letzten Besprechung auch schon mal und ich denke, da ist noch eine Menge Arbeit zu investieren, aber ich denke, grundsätzlich wäre es schon mal schön, wenn wir überhaupt Schritte präsentieren könnten. Und was ich vorhin schon sagte, Milestones, kleine Schritte, dann sollten wir uns dahin auf jeden Fall bewegen, dass wir die nächsten Schritte machen und den BO entsprechend wiederbeleben. Volker? Frage an Carsten. Was heißt BO? Was heißt Gensec? Sehr gut. Das heißt, wir müssen die Leute mitnehmen. Wenn die Frage ernst gemeint war, BIO steht für? Basisentscheid online, machen wir es nicht lange. Gensec? Generalsekretariat oder Generalsekretär. Und Bastian, wofür steht BB? Brandenburg. Aber weil du mich schon gerade ansprichst, ich frage jetzt mal ganz ernsthaft, was hat denn dazu geführt, dass der BIO noch nicht in Kraft ist? Also ich sehe überhaupt keinen Grund dafür, dass der BIO, der vor langen Jahren beschlossen worden ist, nicht längst benutzt wird. Frage an wen? Ach so, ja, Gott, Carsten Sauwasch. Carsten, warum haben wir den BIO noch nicht? Ja, warum haben wir den BIO noch nicht? Es gab damals mal Bestrebungen, es gab Ansätze in der Software, es gab dann eine Klage, es gab dann einen Stopp, für den sich der Bundesvorstand damals entschieden hat. Es gab dann einen Mangel an Entwicklern und da sind wir dann hängen geblieben. Inzwischen sind die Piraten in der Schweiz einen Schritt weiter und auch, wenn ich richtig informiert bin, in NRW, wo entsprechende Tests laufen. Das heißt, es gibt bereits funktionsfähige Teile des BIOS, die aber natürlich der Erweiterung bedürfen. Wir sind eigentlich gar nicht so weit davon entfernt, wie wir, glaube ich, immer denken. Wie war das jetzt? Warum haben wir den nicht? Soll ich nochmal alles wiederholen? Nee, du hast nur gesagt, in der Schweiz hätten sie es, aber die Frage war ja, warum haben wir ihn noch nicht? Wie ich gerade sagte, ich muss es dann doch nochmal wiederholen. Es gab Ansätze zum BIO, es gab ein Offline-BIO, der gestartet wurde. Es gab dann eine Klage gegen die Geschichten, woraufhin der damalige Bundesvorstand die ganze Geschichte gestoppt hat. Es gab dann einen Mangel an Entwicklern. Jetzt du wieder. Also alles offen mal. Frage an den Sebastian. Wir haben auch sehr viel über den gegenwärtigen Zustand der Partei gesprochen, auch ausgelöst durch die Wahlergebnisse in den letzten 4 oder 5 Wahlen. Legen wir einen zu großen Fokus auf Wahlergebnisse, auf Wähler oder wären andere Dinge vielleicht viel wichtiger? Ich finde schon. Also im gewissen Sinn, was ich ursprünglich meinte mit, es gibt einerseits den Wahlkampf und das andere die politische Arbeit. Und ich glaube, dass dieses zweite eigentlich nie weniger Zeit und Energie brauchen sollte als der Wahlkampf. Also wir sollten tatsächlich die Wahlen vielleicht mehr im Vorbeigehen betreiben, solange wir uns noch nicht kompetent und sinnvoll und robust aufgestellt haben. Und das ist ja, wo viele ihre Energie dann entsprechend aufreiben und wo die Aussicht dann auf Erfolg entsprechend schmal ist. Während wir eigentlich viele Erfolge durch Selbstbestätigung in Arbeitsgemeinschaften beispielsweise erreichen können, wo man dann merkt, Mensch, wir haben die gleiche Meinung, wir ziehen hier an was, wir schreiben gemeinsam Positionspapier, was tatsächlich Leute lesen. Ich glaube auch, dass wir, wenn ich da kurz ein bisschen mehr zu sagen darf. Eher nicht. Okay, dann wollen andere auch noch. Astrid, kann eine Partei oder ist es überhaupt ratsam für eine Partei ohne Wahlerfolge kann eine Partei ohne Wahlerfolge eigentlich langfristig existieren? Sie kann schon. Existieren kann sie auf jeden Fall. Sie sollte sich dann halt tatsächlich entsprechend hinterfragen. Ich meine, guck dir die ÖDP an, die gibt auch Wahlerfolge großartig auf Bundeslandesebene gibt's keine. Die sitzen halt in Kommunalparlamenten. Nur ich glaube nicht, dass das unser Ziel sein sollte. Der Matthias im Saalmikro. An den Carsten. Wie viele Mitglieder werden wir am Ende der Amtszeit von dir haben? Das ist eine spekulative Frage. Von daher kann ich sie dir nicht beantworten. Wie viel würdest du anstreben? Anstreben natürlich würde ich, mehr. Nee, das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Was mich freuen würde, ich habe es vorhin angesprochen, wenn wir diese 11 oder knapp 12.000 nehmen, dann dass alle diese auch ihren Beitrag zahlen. Also sind Beitragszahler wichtiger als Leute, die politisch mitarbeiten? Das ist eine falsche Rückfolgerung von deinerseits. Gut, dass du mich korrigiert hast. Sehr gerne. So, wir haben überzogen im Augenblick um 15 Minuten. Ich würde gerne vielleicht jetzt noch eine letzte Statement-Runde anschieben wollen, es sei denn, der Michael oder der Radio Fali sagen was anderes, es sei denn, es gibt am Saalmikro die letzte Gelegenheit, nochmal nachzufragen und nochmal den Leuten entsprechend auf den Zahn zu fühlen. Bitte nicht vergessen. Die Kollegen wollen, die kandidieren und die wollen Bundesvorstand werden. Die wollen die Partei als Bundesvorstand, ja, durch die nächste schwere See, um mal bei dieser Metaphorik zu bleiben, führen. Da kann es vielleicht nicht schaden, mal das die eine oder andere Frage nochmal genauer zu stellen. Also nutzt bitte die Gelegenheit und Feuer frei. Letzte Runde, Volker. Ach, da ist er schon wieder weggesprungen. Ja, mir ist hier die Frage gerade entschwunden. Dann war sie nicht so wichtig. Dann machen wir doch die Schlussstatements und wir schließen ja hinterher den Raum nicht ab. Jetzt das ist mir wollte das, ich vorschlagen, aber Volker ist wieder da, bitte sehr. Genau, jetzt ist mir das eingefallen. Sibylium, die Frage an dich. Wie wichtig ist die Partei und wie wichtig ist deine Meinung und wie wichtig ist die Meinung deines Umfeldes? Also konkret... ich glaube, die Frage reicht schon. Ja? Es sei denn, Sebastian hat eine Nachfrage dazu. Höchstens, was du als mein Umfeld betrachtest, aber ist eigentlich auch relativ egal für die Antwort. Als Vorstand bin ich... quasi Sprachrohr der Partei und der Mitglieder. Deswegen ist das, ähnlich wie es auch im Wahlkampf war, das Ausschlaggebende. Natürlich fließt meine persönliche Meinung damit ein, so wie die der meisten anderen Mitglieder, die sich entscheiden, ihre Meinung zu äußern und sich einzubringen. Und mein Umfeld ist natürlich daher wichtig für mich, weil wir alle uns in einem Prozess bewegen, ständig Argumente gegeneinander abzuwägen, um festzustellen, was wir denken und ob wir noch tatsächlich das glauben und der Meinung sind, die wir vorher hatten. Deswegen ist zumindest bei mir und hoffentlich allen anderen das Umfeld sehr, sehr wichtig bei der eigenen Meinung. So, und Bastian hat tatsächlich noch eine Frage gefunden. Nicht gefunden, ich habe die noch. Ich wusste nicht, ob ich sie stellen soll, aber ich mache die mal an Astrid. Wir sitzen jetzt hier schon eine ganze Weile zusammen, 2 Stunden plus X. Hast du aus der Runde irgendwas mitgenommen, was dir hilft, in Zukunft Bundesvorstandsarbeit so zu machen, wie du dir das vorstellst? Tatsächlich habe ich doch das Gefühl, einen gewissen Rückhalt zu haben für diese Idee mit dem Fundament. Ja, tatsächlich. Und wo ich schon mal gerade am Reden bin, ich müsste jetzt demnächst wirklich ins Bett. Ich muss morgen verdammt früh raus. Wie wollen wir es machen? Wir sind ja auch schon in der Schlussrunde, im Schlussstatement. Wenn es pressiert, würden wir von oben nach unten wie am Anfang anfangen. Wenn es nicht so sehr pressiert und du noch 2 Minuten hast, dann fangen wir von unten nach oben an. Machst du, wie willst du. Von unten nach oben ist gut. Machst du, wie willst du. Fangen wir mit Sebastian an. Sebolino, bitte sehr. Dein Statement. Wir als Mitglieder der Partei sind angetreten, weil wir ein bestimmtes Ziel haben, wohin wir die Gesellschaft entwickeln wollen. Das sollten wir irgendwie klar machen, auch mal aufschreiben, sodass jeder dann irgendwie schauen kann, ob er mit dem übereinstimmt oder nicht, damit wir denjenigen, die sich da drin nicht wiederfinden, auch die Möglichkeit geben, sich für eine andere Partei zu entscheiden, für die, die dann dabei sind. wäre es gut, möglichst viele dazu zu bringen, mitzuarbeiten, weil die Partei davon lebt, dass die Leute sich aktiv einbringen, Themen diskutieren, in AGs aktiv sind, sich konstruktiv streiten und politische Arbeit leisten. Und ich denke, das wird jedem die Möglichkeit geben, Gehör zu finden und aktiv zu sein und die Leute dazu motivieren, dabei zu sein und vor allen Dingen auch Spaß zu haben, stolz darauf zu sein, Pirat zu sein. Und ich denke, auch das ist es, diese Gemeinschaft und der Stolz darauf, was uns nicht nur dann neue Mitglieder beschert, sondern uns auch wieder eine Öffentlichkeit bietet, indem wir einfach mit vielen Leuten reden, weil wir müssen die Öffentlichkeit selber schaffen, um die Leute mit unseren Nachrichten zu erreichen. Vielen Dank, Sebastian. Carsten? Ja, ich halte den Mut, nach vorne zu schauen, für wesentlich und unser Profil entsprechend zu schärfen, die Produkte herauszustellen, die uns am wichtigsten sind und diese dann natürlich auch den Wählern klar zu machen. Und kann ich mich nur wiederholen, Bildung ist eins der wesentlichen Themen. Davon hängt so viel ab, weil wenn die Bildung nicht funktioniert, dann wird sich das auch irgendwann an Wahlergebnissen zeigen, die wir ja schmerzlich feststellen dürfen. Nicht nur bei uns, sondern die positiven Wahlergebnisse bei anderen Parteien. Ich kann nur zur Mitarbeit aufrufen. Ich kann euch nur bitten, das Angebot, was gemacht wird, nehmt es an. Wir haben ein Jahr vor uns, wo wir intensiv arbeiten können, wo wir uns vorbereiten können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir 2019 zur Europawahl davon auch entsprechend profitieren werden. Carsten, vielen Dank. Auf dem Wege auch erstmal viel Erfolg, viel Glück am Sonntag in Niedersachsen. Isabelchen. Ja, für mich stellt sich immer die grundlegende Frage, ändern wir das System oder ändert das System uns? Nach meiner Einschätzung hat das System uns verändert. Wir machen momentan diese Vereinspolitik, die man auch in anderen Parteien findet. Das ist nicht die Piratenpartei, die ich kenne und für die ich irgendwie schon viel Zeit meines Lebens investiert habe oder aufgebracht habe. Letzten Endes, die ganzen Dinge, die in anderen Parteien schon aufblühen, die irgendwie in die Richtung Online-Demokratie gehen, die müssen wir aufnehmen und weiterentwickeln und dort eben unseren Punkt setzen und dort weitermachen. Und jetzt fehlen mir gerade die Worte. Das ist sehr ungünstig. Das hole ich dann lieber an anderer Stelle nach. Ich habe mir jetzt kein Abschlussstatement bereitgelegt oder so. Du hast ja auf alle Fälle noch den Samstag in Regensburg. Die Astrid, bitte sehr. Ja, ein ganz entzückender Parteikollege hat mal zu mir gesagt, weißt du, was die alle nicht begriffen haben, ist, dass wir als Partei ein Team sind und nicht viele verschiedene Teams. Und da möchte ich sehr gerne wieder hin, dass sich erstmal jedes Parteimitglied als Mitglied dieses Teams betrachtet und sich tatsächlich mit dem, was wir zusammen entwickeln, identifizieren kann. Wenn wir da sind, haben wir schon viel gewonnen. Ja, vielen Dank, Astrid. Dann bleibt uns eigentlich nur übrig, Danke zu sagen fürs Zuhören, danke fürs hier sein, danke für die Zeit, die ihr heute Abend aufgewendet habt. Danke an die Kandidaten. Viel Glück, viel Erfolg in Regensburg. Viel Erfolg, wenn ihr gewählt werden solltet im Amt. Viel ein glückliches Händchen, sagt man, glaube ich, allzeit gute Fahrt oder so, keine Ahnung. Wir haben geplant, wer noch hier bleiben möchte von den Kandidaten, kann sich einem Open Mic stellen. Es wäre schön, wenn der eine oder andere die Zeit noch hätte. Astrid hat bereits gesagt, dass sie nicht mehr hat. Bei den anderen weiß ich es nicht. Ein wenig, sagen wir mal, Basisarbeit kann ja nie schaden, denke ich. Ich würde mich nichtsdestotrotz freuen, wenn wir kurz in dieser Gruppe mal 2 Minuten für eine kurze Manöverkritik in einen Nebenraum gehen könnten. Hier oben drüber ist das Marina Mumble. Und dann nach 2 Minuten gleich wiederkommen. Was haltet ihr davon? Du meinst welche Gruppe? Jetzt die Gruppe, die hier oben auf dem Podium saß. Okay. Machst du mal eine Absage? Entschuldigung? Machst du bitte mal eine Absage für die Hörer im Stream? Ja, Moment. Mensch, die habe ich ganz vergessen. Vielen Dank, Bastian. Also, es geht natürlich nicht nur um die Kollegen, Piraten und Kolleginnen und Piratinnen, eigentlich jetzt andersrum sein müssen, hier auf dem Mumble-Server, auf dem Podium und im Zuhörraum. Es geht natürlich auch um die Zuhörer zu Hause am Stream, am Radiostream. Auch euch vielen Dank. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ich hoffe, es war lustig zum Teil. Und ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Alles Gute, gute Wahl, gute Zeit und gute Politik. Bis dahin. Danke. Wiedersehen. Danke ebenso. Danke euch. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.